Black Odin Beats Production. Man, ihr kriegt uns hier nicht weg, das hier ist RMO, verstehst du? Und die ganzen Kiddies pumpen unsere Tracks in dieser Gegend, so sieht's aus, mein Freund. Man, wir haben uns hier was aufgebaut, KDO und OR, Querstrich aus Rapper Sound. Du schießt mit Kugeln und wir schießen mit Worten, wir bleiben euch noch lange halten, also macht euch da mal keine Sorgen, ich denke nicht an morgen. Und scheiß drauf, was gestern war, ich habe nicht gelogen, als ich sagte, dass mein Jahr. Guck, ich kille dich, ich fick deine Tracks, ich fick deine Raps und fick deine Scheiß-Ex, du bist weg, ich fick deine Ex und was bist du jetzt? Gigigigigigigigigigigig. Würd mal sagen, ihr seid am Arsch, stopp mal, Punk, Mann, ich bin. Ich bin so wie mich Gott erfahren. Das hier ist Ryan Manufaktur aus. Ihr kriegt uns hier nicht weg. Ihr wollt alle Finger fett auf die Schnauze und frisst den Dreck. RMO for life, ein Maßstab für die Szene. Was laberst du for real? Das ist alles nur Gerede. Ihr kriegt uns hier nicht weg. Haut mal ab mit eurem Rentner. Scheiß, ihr würdet uns gern battlen. Doch euch fehlt es an Talent. Aber ihr kriegt uns hier nicht weg. Würd mal sagen, PIH, ihr würdet uns gern battlen. Doch ihr Bitches seid am Arsch. Ihr kriegt uns hier nicht weg. Haut mal ab mit eurem Rentner. Scheiß, ihr würdet uns gern battlen. Doch euch fehlt es an Talent. Aber ihr kriegt uns hier nicht weg. Würd mal sagen, PGH, ihr würdet uns gern battlen, doch ihr Bitches seid am Arsch. Das ist unser Style, unser Flow, unsere Leistung, wir sind euch weit voraus. So wie das hier beim Weitsprung, man, ihr kriegt uns hier nicht weg. Ihr hört diesen Track schon, der Beat ist eine Bombe und die Bombe klatscht euch weg. Das ist Rhein Manufaktur Ost und jetzt ist es an der Zeit. Unsere Beats, unsere Parts, das ist alles Handarbeit, unsere Zeit. Und ihr Lappen geht jetzt baden, man, wir sind euch überlegen. Schauen wir euch in die Karte, wir bringen ständig neue Platten, so wie Haschisch-Dealer. Denn unser Sound wird aus fast jedem Plattenspieler. Und ihr ärgert euch die Platte, weil ihr uns hier nicht wegbekommt. Stattdessen werdet ihr jetzt hier wieder einmal weggebombt. Nein, ich gebe nichts auf euer Scheißgelaber. Sowas wie euch nenne ich lyrische Scheiße-Stapler. RMO bleibt bestehen und das solltet ihr einsehen, weil wir und unsere Fans für diese Sache einstehen. Ihr kriegt uns hier nicht weg, haut mal ab mit eurem Rentner. Scheiß, ihr würdet uns gern battlen, doch euch fehlt es an Talent. Aber ihr kriegt uns hier nicht weg, würd mal sagen, PGA. Ihr würdet uns gern battlen, doch ihr Bitches seid am Arsch. Ihr kriegt uns hier nicht weg, haut mal ab mit eurem Rentner. Scheiß, ihr würdet uns gern battlen, doch euch fehlt es an Talent. Aber ihr kriegt uns hier nicht weg, würd mal sagen, PGA. Ihr würdet uns gern battlen, doch ihr Bitches seid am Arsch.